jetzt in den letzten Stunden vor Abfahrt des Schiffes mit Proviant an Bord genommen. Die letzten Gäste und Besucher werden empfangen und begrüßt. Und nun, lieber Graf Luckner, ein paar Abschiedsworte für unsere Hörer und etwas von der Reise, die jetzt beginnt. Wir lichten Anker in Richtung nach Schweden, Norwegen, um von da über das große Meer zu den Azoren, der Insel Sava, Panama-Kanal und dann nach den Kokosinseln, den Galapagos-Inseln, hier wo die Riesenfische sind. Hier wollen wir kämpfen, um dem Film das wiederzugeben. Und da geht es nach den Pitcairn-Insulanern, die letzten Reste der Bounty, der Meuterer, und dann nach Tahiti und dann nach der Insel Mopelia, wo mein Seeadler Kap ist. Und da nach den Cookinseln, nach den Fidschi-Inseln, Neuseeland und Australien. Hier ist die Jugend, die mich bereits ihren Ehrenpräsidenten gemacht hat, um hier meine Vorträge zu organisieren, Wellen einzustalten, der Verständigung für unser neues deutsches Vaterland. Wir gehen hinaus mit der Devise für Führer und Vaterland und auf frohes Wiedersehen. Und dazu glückhafte Fahrt, Graf Luckner. Danke,